wer du bist, woher du kommst, woran du glaubst, ist mir egal. Die Konsequenzen falschen Denkens hatten wir schon mal. Wir wollen für jeden Menschen Gleichheit und die Freiheit, das zu tun, was er will, wofür sein Herz schlägt. Und darum werden auch wir nicht ruhen, Feuer zu löschen, wenn was brennt, für diese Gleichheit einzustehen. Wir bestehen auf unser Recht und lassen unsere Fahnen wehen. Seht endlich ein, ihr könnt's nicht ändern, was geschehen ist, ist geschehen. Also tötet keine Werte, die für das Leben stehen. Die für das Leben stehen. Warum ist das so? Warum ist es so? Warum so extrem und nicht bedacht wie anderswo? Warum ist es so? Warum ist es so? Weil ihr gerne Kriege führt, weil ihr schon wieder Hass vor Liebe stellt, weil ich nachdenk lieber folgt, wie ein Soldat für den Befehl marschiert, weil Propaganda funktioniert und ihr schon wieder nicht aus Fehlern lernt, aber dennoch ignoriert, dennoch ignoriert, dass ihr die Menschlichkeit verliert. Und jeder Gleicher darf man dennoch zu sich stehen. Gewisse Bräuche gab's schon immer, die auch alle anderen Länder leben. Sie grenzen mich aus, tun keinem weh, und jetzt soll alles schlecht dran sein. Denkt mal nach und fragt euch wirklich, wer will ich eigentlich sein? Wo fühle ich mich daheim? Warum ist das so? Ist es so? Warum so extrem und nicht bedacht wie anderswo? Warum ist es so? Warum ist es so? Weil ihr gerne Kriege führt, weil ihr schon wieder Hass vor Liebe stellt, weil ich nachdenk lieber folgt, wie ein Soldat für den Befehl marschiert, weil Propaganda funktioniert und ihr schon wieder nicht aus Fehlern lernt, aber dennoch ignoriert, dass ihr die Menschlichkeit verliert. Wer will ich sein? Wo will ich hin? Wo komm ich her? Ja, wer, ja, wer? Ja, wer, ja, wer? Wer bin ich? Nur wer die Herkunft wirklich kennt, weiß, wo er hin will. Doch ich weiß, doch ich weiß, dass ihr gerne Kriege führt, weil ihr schon wieder Hass vor Liebe stellt, weil ich nachdenk lieber folgt, wie ein Soldat für den Befehl marschiert, weil Propaganda funktioniert und ihr schon wieder